So we continue with our previous message. Es geht weiter mit unserer vorherigen Botschaft. Which is you and your children. Du und deine Kinder. You never choose to do alone. Wir jede Entscheidung, die wir treffen in unserem Leben, treffen wir nicht nur für uns selbst. Okay. You and your children. You and a child. Du und deine Kinder, du und ein Kind. As so many others, other things that the Lord wants us to talk about, we quickly go through today. Amen? Mm-hmm. Amen. You never choose for yourself alone. Du entscheidest niemals für dich alleine. Whatever you choose. Was immer du wählst. You choose for you and your children. Du wählst für dich und deine Kinder. You choose for you and other children also. Du wählst für dich und andere Kinder. Amen. Amen. Adam chose to disobey God. Adam hat sich entschieden, Gott zu missachten. And it did not affect him alone. Und es hat nicht nur ihn beeinflusst. You can see how it's going from generation to generation so today. Es beeinflusst sogar you uns heute. You can see everywhere today. Ihr könnt sehen, wie der Sündenfall. See the mark of Adam everywhere today. Uns alle beeinflusst. Somebody get him. He did not choose for himself alone. Er hat nicht nur für sich selbst entschieden. His choice, you know, his choice is now for, you know, from generation to generation. Diese Entscheidung ist jetzt von Generation zu Generation. So also, once you choose to believe Christ. Genauso wenn du dich entscheidest, an Christus zu glauben. Some of us that became saved today. Einige von uns, die wiedergeboren wurden heute. Und getauft sind. That choice is not for us alone. Diese Entscheidung ist nicht nur für dich it's alleine. For us and our children, sondern für children. Uns und unsere Kindeskinder. Praise the Lord. Halleluja. Please allow it to be so. Lass zu, dass es so bleibt. Continue with Christ Mach forever. Weiter mit Christus und das für immer. And you and your children should learn to live under grace. Und du und deine Kinder solltet lernen, in Gnade zu leben. You are either under grace or under law. Entweder bist du in der Gnade oder am Gesetz. You are either believing Christ or believing yourself. Entweder glaubst du an Christus oder an deine eigenen Werke. You are either depending on Christ or depending on yourself. Entweder verlässt du dich auf Christus oder auf deine Werke. You might be depending on your job. Vielleicht verlässt du dich auf deinen you Arbeitsplatz. You are depending on yourself. Und damit verlässt du dich auf dich selbst. It means you are either depending on Christ or you are depending on Satan. Entweder verlässt du dich auf Christus oder auf den Teufel. And you know, depending on other things outside Christ is depending on Satan. Weil wenn du dich nicht an Christus, auf Christus verlässt und auf irgendetwas anderes, ist das teuflisch. It might be your mother. Vielleicht ist es deine it Mutter. Might be your father. Oder dein it Vater. Might be friends. Oder Freunde. It might be your job. Oder deine Arbeit. Or your beauty. Oder deine Schönheit. Or yourself. Oder dein Selbst. Amen. It might be your husband, deine your Ehemann, wife, deine your children. Ehefrau, deine Kinder. Your savior should be Christ. Dein Retter sollte Christus sein. Who you depend on should be Christ. Die Person, auf die du dich verlässt, sollte Christus and sein. Never man. Und nicht Fleisch und Blut, nicht der Mensch. Praise the Lord. Halleluja. Learn to live under grace and not under law. Lerne in der Gnade zu leben und nicht im Gesetz. You teach them Christ's love. Du bringst ihnen die Liebe von Christus bei. And their love for others should be Christ's love. Und ihre Liebe zu anderen sollte auch die Liebe von Christus sein. You teach them Christ's love. Du bringst deinen Kindern die Liebe von Christus bei. Help them to come to Christ's love. Du hilfst ihnen zu der Liebe von Christus zu kommen. And that love that you know, if you are able to help them for Christ's love. Wenn du ihnen in der Lage bist, ihnen zu helfen, die Liebe von Christus zu erkennen. That same love is what they are going to pass to their werden friends. Sie diese gleiche Liebe auch ihren Freunden weitergeben. And if we go to 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. God kind of love. Gottes Liebe. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. It's love chapter, love chapter. Das Liebeskapitel. Amen. Amen. It's called love chapter. Das Kapitel der Liebe. God kind of love. Gottes Liebe. The love that is not the love of this world. Die Liebe, die nicht die Liebe dieser Welt ist. Amen. Amen. The love of this world is not the same as the love of Christ. Die Liebe dieser Welt ist nicht die Liebe von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Book quickly read from verse 1. Amen. 1 Corinthians 13:1. He said, though I speak with the tongues of men and of angels. You know, we talked about speaking in tongues today. Wir haben heute in fremden Zungen darüber gesprochen, in fremden Zungen zu reden. That you speak with tongues. Dass du in fremden Zungen betest. Look at verse 1a. He said, though I speak with the tongues of men and the and of angels. You know, so either you speak in the tongues, you either speak in the tongues of men or you speak in the tongues of angels. Wenn wir in fremden Sprachen sprechen, reden wir entweder in der Sprache von Menschen oder von Engeln. You know, if you go to Acts of Apostles, wenn wir zur Apostelgeschichte gehen, you see there how they were speaking with the tongues of men. Sehen wir, wie sie in Menschensprachen gesprochen haben. Put something here. Let's quickly go there. Acts. Let me see. Acts. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 2. Apostelgeschichte 2. let me quickly read from one so that you can get it. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, because the Lord said to them that they should go there and receive baptism of the Holy Spirit. Weil der Herr ihnen befohlen hatte, dass sie dorthin gehen sollen, um die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen. Just like you came today and some of us received baptism of the Holy Spirit. Einige von euch die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Verse 2, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them clove tongues like as of fire, and it sat upon each of them. We experienced that today. Und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Das haben wir heute erfahren. Amen. We don't live by sight, we live by faith. Und wir leben nicht per Sicht, sondern bei Glauben. We experienced these very things today here. Das ist heute hier passiert. As some of us receive baptism of the Holy Spirit. Weil Leute hier den Heiligen, die Taufe des Heiligen Geistes bekommen haben gerade. Praise the Lord. Halleluja. And there we are all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. You get it? Amen. Amen. As the Spirit gave them utterance. Are we there, please? Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. And there we are dwelling at Jerusalem, Jews, devout men, out of every nation under heaven. Now, verse 6. Now, when this was noise abroad, the multitude came together, and we were confounded, because that every man heard them speak in his own language. And they were all amazed and marveled, saying one to other, behold, are not all these which speak Galileans? They were speaking the language of men. Sie haben die Sprachen von Menschen gesprochen. Amen. Amen. The language that they themselves do not know before. Aber selber kannten sie diese Sprachen nicht. Amen. You're speaking in tongues, can it be just you are speaking French? If you don't speak French before, or Portuguese or whatever, you know, amen. Or that, you know, there are a lot of languages everywhere. Ja, es gibt viele Sprachen auf der Welt. Es könnte auch eine Sprache davon sein. Oder es ist eine Engelssprache. It might not make sense to your natural mind. Und für deinen normalen Verstand macht es keinen Sinn. That does not mean it doesn't mean anything. Aber es heißt nicht, dass es bedeutungslos ist, was du sprichst. And how, verse 8. And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born. You get it? They were speaking in tongues, but with the language of man. Sie sprachen in fremden Zungen, aber mit der Stimme der Menschen. And he said, Parthian, Medes, and Elamite, and the dwellers in Mesopotamia, and in Jerusalem, and Cappadocia, in Pontus, and Asia, Phrygia, and Panopa, in Egypt, and in the part of the Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, Crete and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. You get it? Praise the Lord. Hallelujah. A man of God was praying for somebody. Gott hat für he was speaking in tongues. Fremd, you know, that woman was hearing the language that man was speaking. Und die Frau hat verstanden, was der Mann gesagt hat. When the man finished praying, als der Mann dann fertig gebetet hat, the woman asked the man, he said, do you know what you were even saying? Dann hat die Frau gesagt, weißt du eigentlich, was du gerade you gesagt were speaking hast? My language. Du hast gerade meine Sprache gesprochen. Can you get it? We can't be. I can be even be speaking Italian or whatever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And to understand this is very easy. Das zu verstehen ist auch einfach. Amen. Amen. To understand, to know what you are speaking wissen, is easy. Zu sprechen ist auch einfach. They are in the Bible. Das steht alles in Gottes Wort. And then we are amazed, and we are in doubt, saying one to another, "What meaneth this?" Others mocking said, "These men are full of new wine. They still mock today." Yeah. Und auch heute macht man sich lustig darüber. They still mock today. Sie machen sich lustig darüber. Just speaking, they will mock you. Wenn du in fremden Zungen sprichst, wird man sich lustig machen über dich. Those who are doubting Thomas. Diese zweifelnden Thomas. If you ask them, you are saved. They will say yes. Wenn man sie fragt, bist du errettet, sagen sie ja. What about baptism of the Holy Spirit? Was mit der Taufe des Heiligen Geistes? Amen. Amen. They never believe it. Sie glauben nicht daran. They want to act according to the flesh. Sie wollen nach dem Fleisch handeln. They want something to come upon them. Sie wollen, dass etwas and move them. Nothing is going to move you. Und sie bewegt, aber nichts wird dich bewegen. If you are saved, if you want Satan to move es endet, you. Du lädst den Teufel ein in dich. Christ's world is not a world of five senses. Weil die Welt von Christus keine Welt der fünf Sinne. You believe that's how wir glauben, you have everything. So haben wir alles. If you are saved, you believe you are saved. Wenn du errettet bist, if glaubst du, dass du errettet bist. If you are filled with the Holy Ghost, you believe and start speaking in tongues. Wenn du getauft bist mit dem Heiligen Geist, dann glaubst du und sprichst in fremden Zungen. Amen. Amen. They want something to move them. They want to move by sight. I don't want to move by sight. I don't want anything to move me. Oder durch I move by Christ. Werden, sondern ich werde how? By believing him. Werde durch Christus bewegt, indem ich an ihn glaube. Amen. Amen. But Peter mocking, verse 13, others mocking said, these men are full of new wine. Amen. Amen. But Peter standing up with the 11 lifted up his voice and said unto them, you men of Judea and all ye that dwell in Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. For these are not drunken, as you suppose, seeing it is but the third hour of the day. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Stop waiting for things. Hört auf ein Zeichen zu warten. Amen. Amen. Start speaking in tongues. An in fremden Zungen zu beten und you zu beten. Start just 5 minutes. Du kannst mit 5 Minuten or a minute. Oder amen. But speak it out. Sprich es aus. Amen. Learn to speak it out. Lern don't be ashamed of Jesus. Schäme dich nicht für you want to ask what is coming out is Christ. Was hier rauskommt, ist Christus. Amen. Amen. What you are speaking was du sprichst, is Christ. Ist Christus. You go to 2 Corinthians, you see where Jesus said, if you want interpretation, you will know them. Und da steht sogar 2. Korinther, wenn wir eine Übersetzung von dem haben wollen, was wir sprechen, können wir sogar darum bitten. Praise the Lord. Halleluja. Go back to 1. Korinther 13. 1. Korinther 13. He said, though I speak with the tongues of men, just like they spoke with the tongues of men. We just read it. Amen. And of angels, and have not charity, I am become a sounding brass, or a tingling cymbal. You know, it's not just speaking in tongues alone. Es ist nicht nur in fremden Zungen. You speak in tongues under grace. Wir sprechen fremden Zungen. And not under law. In der Gnade und nicht im Gesetz. You believe that Christ is the one speaking through you. Du glaubst, dass Christus derjenige ist, der durch dich spricht. I don't know if somebody getting it. Amen. Amen. You are not the one speaking. Du bist nicht derjenige, der spricht. It's the Christ in you. Es ist Christus in the dir. The part of you that is saved. Der Teil von dir, der errettet which ist. Which is your spirit. Das ist dein Geist. You are spirit. Du bestehst aus you are a spirit. You have a body and you live You have a soul and you live in a body. Du bist Geist, du hast eine Seele und lebst in einem Körper. Amen. Amen. Your body is just a suit. Dein Körper ist einfach nur ein Erdanzug. It's like this what the clothes you are wearing. Wie die Kleidung du jetzt trägst. You are going to pull it. Irgendwann ziehst du sie aus. So also your body. Genauso wie dein Körper. Your body is not who you are. Dein Körper ist nicht das, was du your bist. Your spirit, the part of you that is saved is who you are. Der Rest ist, das bist du. I don't know, are you getting it, please? Amen. Amen. Who you are. That's why somebody asks you how are you. Say what you are in this spirit. Wenn ich mal frage, wie geht es dir, dann sag das, was in deinem Geist los ist. Denn das ist das, was du bist, was dich ausmacht. Your body, the outside is not who you das are. Das Äußere, dein Körper, the real ist you das, was is du bist. Inside. Das wahre Selbst ist Christus. It's your spirit, the Christ in you deine is the real you. Deine wahre Identität ist Christus in dir. Amen. Amen. You know, example. Elisha. Is it Elisha or Elijah? One of the two. Elisha and the Syria army is Elisha. Amen. Praise the Lord. Elias und die syrische Armee. Amen. You know, he said, those that be with us are more than those that be with them. Elias hat zu seinem Knecht gesagt, als die syrische Armee vor ihm stand und die syrische Armee wollte Elias und seinen Knecht verhaften. Und Elias hat dann zu seinem Knecht gesagt, ey, die Leute, die bei uns sind, sind viel zähliger als die Leute, die gerade vor uns stehen und uns verhaften wollen. He learned to live by faith. Denn er hat gelernt, im Glauben zu he leben. Learned to live by what the natural man cannot er hat gelernt, see. Durch das zu leben, was der physische he learned Mensch, to live by the finished work was der Mensch of Christ. Mit seinen physischen Augen nicht sehen kann. Durch das zu leben, was der Herr durch das vollkommene Werk von Jesus Christus zu that you cannot see does not mean it does not exist. Und nur weil wir es nicht sehen können, heißt nicht, dass es nicht existiert. Praise the Lord. Halleluja. You know, you wash your hand when you come from outside. Beispielsweise, du wäschst deine Hände, wenn du von especially außen kommst. Especially nowadays. Besonders heutzutage. It's very common. Wäschst du deine Hände, wenn we du wash von our hands once we come. Wir waschen unsere Hände. You see Corona in your hand. Aber siehst du Corona auf deinen you Händen? You don't see, but it du exists. Du kannst nicht sehen, aber es existiert. So also. Genau so auch. The spirit world exists, so the natural man cannot see it. Auch wenn der natürliche Mensch es nicht sehen kann. You are already blessed, though your natural man cannot understand genauso it. Genauso bist du schon gesegnet, auch wenn dein Verstand das noch nicht begreifen kann. You are already healed, though your natural man cannot understand it because you still have pain. Du bist schon geheilt, auch wenn dein Verstand das nicht greifen kann, weil du immer noch Schmerzen hast. Praise the Lord. Halleluja. The power that is more heavy wins. Der Teil, der mehr Gewicht hat, gewinnt. It's like scale. Es ist wie eine Waage. The side that is more heavy. Die Seite, die am schwersten ist. Drückt die andere Seite hoch. Amen. Amen. It bring the other side. Amen. You know, the side that is more heavy is always the winner. Die Seite, die schwerer ist, ist der Gewinner. If you believe the spirit, wenn du an more than whatever is outside, that is how you win. So gewinnen wir. You believe it. You know, Elisha believed it. Elisha hat an das Geist more geglaubt. Than the Syrian army outside. Mehr als diese Soldaten, die sie verhaften wollten. You know, not, people can count them. Leute konnten there were, I don't know, maybe 1,000. Vielleicht 1,000 Mann. But how many were they? Aber wie viele waren sie? Elisha and the other man. Der Knecht und er selbst. They were only two. Sie waren nur zu zweit. But Elijah believed what he could not see. Aber Elijah hat an das geglaubt, was er nicht sehen konnte. They cannot see it, but that does not mean they don't exist. Auch wenn sie es nicht sehen können, heißt das nicht, dass es nicht existiert. You know, the servant eyes were open. Und die Augen des Knechtes haben sich geöffnet. And he could see the host und er konnte of auf einmal die ganzen Engelsoldaten, die hinter denen standen die ganze Zeit, allow sehen. Your eyes to be open lass to Christ. Zu, dass deine Augen sich auch öffnen gegenüber Christus. Amen. Amen. Allow your eyes to be lass open zu, dass deine Augen sich öffnen gegenüber ihm. Amen. Amen. Then verse 2. Although I have the gift of prophecy and understand all mystery, can you see gifts? Seht ihr die Gaben? That you have the gift of prophecy. Die Gabe der Weisheit. And understand all mystery. Und alle Geheimnisse. And all knowledge. And though I have all faith. Wenn ich allen Glauben besäße. To move mountain. Um Berge zu versetzen. So that I could remove mountain. I have not charity. Charity is God kind of love. Liebe, es geht hier um die Liebe Gottes. And it is grace. Und das ist Gnade. Charity means grace. Liebe Gottes heißt Gnade. Grace means what you did not Gnade work for. Gnade heißt etwas, was du, wofür du nicht gearbeitet hast. Somebody worked for it. Jemand hat dafür gearbeitet. And it comes to you as a gift. Und es kommt unverdient zu dir. The charity, if it is not, you say, all these things you can do them. But if it is not based on Christ, it means Satan can do them, but it's not of Christ. All diese Sachen kannst du tun, aber entweder tust du sie aus Christus heraus oder es ist der Teufel, der sie durch dich tut. Are you getting it? You know, you can heal somebody. Du kannst jemanden heilen. You remember that of Moses. Bei Mose beispielsweise. You know, Moses brought out a rod. He turned to snake. Mose hat beispielsweise, als er vor dem Pharao stand, seinen Stab auf den Boden geschmissen und dieser Stab wurde zu einer Schlange. And Pharaoh brought out his sword. Und der Pharao hat dann auch seine Magier gebracht. Und diese Magier hatten auch Stäbe und haben diese Stäbe auf den Boden geschmissen und ihre Stäbe wurden auch zu Schlangen. You see, all those things outside, no one Satan cannot do. Der Teufel kann die Sachen imitieren. But he cannot save you. Aber es kann dich nicht retten. He is not a savior. Er ist kein Retter. He's a destroyer. Er ist ein Zerstörer. If you are looking for money, you don't need to come to Jesus. Wenn du nach Geld suchst, brauchst du nicht zu Jesus zu kommen. If you are looking for healing, you don't need to come to Jesus. Wenn du suchst, brauchst du auch nicht zu Jesus. If you are looking for husband, wife, you don't need to come to Jesus. The world can give you those things. Brauchst du nicht zu Jesus kommen? If you are hungry of Christ, die Welt kann dir diese Sachen auch bieten. Aber wenn du hungrig bist nach Christus, findest du das nur bei Christus. He can only feed those that are hungry of him. Er kann nur die satt machen, die nach ihm dürsten. In him is all you need. Denn in ihm ist alles, was in du brauchst. In him is all is your husband, is in your wife, is whatever, no, what you have, you have all. Alles ist in ihm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 3. And though I bestow my goods to feed the poor, and though I give my body to be born, I have no charity. It profited me nothing. You know Caritas? How many of you know Caritas? Wie viele von euch kennen Caritas? Kennt Caritas? Wenn ihr es kennt, dann Hände hoch. How many of you know Caritas? You don't know Caritas. Kennt ihr Caritas nicht? Caritas. Normally they go there to take things. They give people things. Caritas. So it's based on Catholic. Catholic is under Catholic. Die Caritas ist eine Hilfsorganisation von der katholischen Kirche, wo man wo man Klamotten bekommt umsonst, wo man Möbel bekommt umsonst und oder auch Essen umsonst bekommt. They give you things. Sie geben dir Dinge. But not Christ. Aber sie geben dir nicht Christus. They give you things, but not Christ. Aber nicht Christus. That's evil. Aber es ist bösartig. People sing their praise and not Leute Jesus Christ. Leute feiern dann diese Menschen, die ihre Helfer sind. They praise them and not Jesus Christ. Die preisen Menschen, aber nicht Jesus Christus. Und das ist bösartig. And though I bestow all my goods to feed the poor, like the Caritas. Amen. And many other organizations. Und wenn ich mein Hab austeile und mein Leib hingebe, nützt es mir nichts, weil ich es nicht mit Liebe getan habe. Und Liebe ist Christus. Sie geben den Armen Essen. Amen. You know, people are clapping for them. Und Leute feiern diese Menschen. Satan rejoices. Der Teufel freut sich. It's only Jesus that is not happy. Aber nur Jesus ist nicht. Satan is rejoicing. Aber der Teufel freut when sich. They are doing that. Weil der Mensch erhöht wird. Because he knows that when he gives you one, he takes 10 from you. Weil der Teufel schenkt dir eine Sache und nimmt dann 10 dafür von dir weg. He knows that you are obeying him. Weil er weiß, dass du ihm gehorst. You know, if you are going to kill, get a fish. A fish from the sea. You give that fish, you will not give that fish poison. You give that fish the food that he will love. So wenn that du can get it. Angeln gehst, tust du an die Angelrute einen Köder. Aber du gibst diesen Köder nicht an diese Angelrute, weil du diesen Fisch füttern willst. You love the fish. Liebst du den Fisch? You don't love the du liebst fish. Den Fisch nicht. You love yourself. This fish is going selbst, to land in your stomach. Sondern du willst diesen Fisch it's mit diesem Köder fangen, damit du ihn essen kannst. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You love the fish. You don't love the fish. Wir tun diesen Köder nicht an diese Angelrute, weil but wir den Fisch lieben. But before the fish know it, you already it's already in your stomach. Aber wir tun das, um diesen Fisch zu fangen und ihn dann zu essen. So also it's all this, you know, this All these people. Und genauso sind auch diese all this organization, Wohltätigkeitsorganisationen. They want to represent Jesus Christ. Sie wollen Jesus Christus repräsentieren. They want to be there for people. Sie wollen da sein Christ für Menschen. Will be there for people. Aber Christus soll da sein für Menschen. He said, bring them to me. Der Herr sagt, bring sie zu mir. I will be the helper. Ich werde ihr Helfer sein. No one can do the job of the Holy Spirit. Weil keiner kann das Werk des Heiligen Geistes tun. No one can do the job of Christ. Keiner kann die Aufgabe von Christus tun. Amen. Amen. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be born, I have no charity. If what I do is not for Christ's sake, wenn das, was ich tue, nicht wegen Christus, if it is not because of Christ, nicht, wenn es nicht da ist, if it is not to praise Christ, wenn es nicht da ist, Christus, but to praise me and not to praise Christ, zu feiern, mich selbst groß zu machen, profit me nothing. Bringt es mir nichts? Before I give everything, selbst wenn ich mich selbst opfere. You know, the good people of this world, die guten Menschen dieser Welt, you know, the good people, die guten Menschen dieser Welt, they give you things, sie geben dir Sachen. Just give me Christ. Aber gib mir einfach Christus. Amen. Amen. And the Lord spoke to me concerning motive also. Und er hat auch mit mir gesprochen über das Thema Motive. He said there are two types of motive. Es gibt zwei Arten von Motiven. You know, if I'm going to help you. Wenn ich dir helfe. Is it motive I'll call it all? For Christ's sake, let me use it. Um Christus willen. For Christ's sake. Um Christus willen. If I'm doing something, if it is not for Christ's sake, wenn ich etwas tue und es nicht wegen Christus ist, evil. Es ist bösartig. Now there are two types. There are two parts of it. Christ's sake. Teile davon. One from you and one from the other people. One is about you. Eine Sache ist über dich. And the other side is about people. Und die andere Seite geht's um Menschen. If you are going to help people, wenn du Menschen hilfst, check if those people are, if they choose Christ. Guck, ob diese Leute sich für Christus entscheiden. I don't know if you are, if somebody's understanding. You know, for Christ's sake does not mean you choosing. It's not mainly for you. It's mainly for those people. Weil um Christus willen, da geht es nicht ausschließlich um dich, sondern es geht auch um die Leute, denen du helfen willst. You know, if they are not choosing Christ, wenn sie sich and I'm there for them, aber ich für diese Menschen da bin, ist das bösartig. I don't know if you get it. You know, I can say, okay, I want to be, I'm there for them because of Jesus Christ. Weil ich kann sagen, ich bin da für sie wegen Jesus Christus. But do they choose Christ? Aber entscheiden sie sich für Christus? If they don't choose Christ, wenn sie sich nicht für Christus and entscheiden, they choose the flesh, and you say you are there for them for Christ's sake, it's not for Christ's sake. Und dennoch für sie da bist, Christus willen, ist das nicht Christus willen? Who get it? Who understand? Please raise up your hand if you get it. Praise the Lord. Hallelujah. For Christ's sake, me, you see these people doing choosing Christ. I'm not choosing the flesh. Bedeutet auch, dass du siehst, dass diese Leute sich für Christus entscheiden. Let me leave there. Amen. Und nicht weiterhin sich für das Fleisch entscheiden und das dennoch und weiterhin supportest. In 1 Corinthians 13, verse 14. 1. Korinther 13, Vers 14. Charity suffereth long. That is God kind of love. 1. Korinther 13. Charity suffereth long. Yeah. And it's kind. So vier vielleicht. 1 Corinthians 13. Four. Achso, vier. Charity suffereth long. And it's kind. It's never tired. God kind of love is never tired. Gottes Liebe ist niemals it never müde. Give up. Sie gibt nicht auf. Amen. Amen. If you are tired, it means it's not God kind of love. Wenn du müde wirst, heißt das nicht Gottes Liebe. If you can give up, it means wenn you are it's Liebe not God kind satt of love. Hast, dann ist es nicht Gottes Liebe. You keep on praying for them. Du betest weiterhin für Menschen. And waiting for opportunity that you know they are going to come to you. Wartest für Gelegenheiten, nutzt Gelegenheiten, damit sie zu Christus kommen. And you have to prepare your heart. Und du sollst dein Herz vorbereiten. Because it's a matter of time before they come to you. Was ist eine Frage der Zeit, bis sie auf dich zukommen. And what do? You release Christ for them. Und was tust du dann? Du lässt Christus frei. You are never, you never give up. Du gibst nicht auf. On them. Du gibst are you getting Personen nicht auf. Praise the Lord. Amen. Charity suffer along. And it's kind. Charity envieth not, it's never jealous. Sie ist nicht, sie ist nicht eifersüchtig. What kind of love is never jealous? Gottes Liebe beneidet. If you are jealous, it means you are not swimming. What kind of love? Wenn du beneidest, dann schwimmst du nicht in der Liebe Gottes. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Under grace, you are never jealous. Unter der Gnade bist du niemals eifersüchtig. Under grace, you are never jealous. Unter der Gnade bist du nicht eifersüchtig. Why? Wieso? Because what belongs to your father belongs to you. Weil das, was deinem Vater gehört, gehört auch dir. Remember the prodigal son. Erinnere dich an den verlorenen Sohn. Amen. He wanted to be jealous. I don't want to go there. Praise the Lord. Yeah. Luke 15. Lukas 15. Go to Luke 15. Lukas 15. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 15. Amen. Amen. If you look at this story of prodigal son, wenn wir uns die Geschichte vom verlorenen Sohn anschauen, it's interesting. Somebody will help us to read. Amen. Amen. Amen. From 11. So can you help us to read 11 and 12? 11 und 12. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihm das Gut. Jennifer, help us to read verse 13 and 14. Where is she? Achso, du Jennifer. Jennifer. Okay, Jennifer, help us to read 13 and 14. 13 und 14, ja. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Praise the Lord. Halleluja. And verse 15 and 16, Jenny, help us to read it. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf sein Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Füßen, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab es ihm. Praise the Lord. Amen. You know, we all have been like this prodigal son. Wir alle waren mal wie dieser verlorene Sohn. And he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me a portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger man gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with righteous living. And when he has spent all, there arose a famine that in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country. And not a member. Ein Bürger und nicht ein Mitglied. In Christ's world, we are citizens. In der Welt von Christus sind wir Bürger. You are a citizen of a kingdom. Wir sind ein Bürger eines Königreiches. Amen. Amen. Once you are born again, you are saved and you are filled with the Holy Spirit. Sind wir. You are now a citizen of a country. Bürger eines Königreiches. Amen. Amen. Of the kingdom of heaven. Königreich des Himmels. And he set him into his feet to feed swine, and he would found her filled with his belly with the hawks that the swine did eat, and no man gave unto him. Started eating the food that the animals also ate. Fing an, das Futter der Tiere zu essen. And when he came to himself, it's good we come to ourselves. Es ist gut, dass wir wieder bei Sinnen sind und Buße tun und zu unserer ersten Liebe zurückgehen. Amen. Amen. To repent and come to our first love. Buße tun und zurück zu Return unserer ersten to your Liebe love. Gehen. Zurück zu unserer Liebe gehen. Amen. Amen. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father have bread enough to spare? and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Praise the Lord. Hallelujah. And this man went back. Amen. Amen. And you know, because of time, look at verse 25. And his elder son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of his servants and asked what these things meant. And he said unto him, your brother is come, and your father hath killed the fattest calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry. He was jealous. Somebody was angry. Amen. Amen. You know, naturally, it's good. It was normal for that man to be angry. Natürlich gesehen war es normal, dass er sauer war. In Christ's world, it is not normal to be angry. Normal, at those things. Wütend auf sowas zu sein. God created anger. Gott hat den Zorn erschaffen. He gave us temper. Er gab uns diesen Zorn. Not against people. Aber nicht gegen Menschen sollen wir zornig sein, sondern gegen den Feind, gegen den Teufel sollen wir zornig sein. He said, and he was angry and would not go in, therefore came his father out and entreated him. And he answered, said unto his father, lo, these many years do I serve thee, neither transgress I. You know, he's comparing himself to his brother. Er vergleicht sich selbst mit seinem Bruder. Is somebody getting something? He's comparing himself to his brother. Er vergleicht sich selbst mit you don't compare Bruder. Yourself to du anybody. Vergleichst dich nicht mit jemandem. You are not in competition. Du bist mit niemandem in einem Wettbewerb. Don't see others I want to be like them. Sehe andere Menschen. Except if they choose Christ. You want to choose the same Christ. Und du dich auch wie sie für Christus entscheiden. If it is outside Christ, nothing other. Don't go there. Sollten wir nichts kopieren oder beneiden. Don't want to be like people. Wir sollen nicht wie Leute sein. Wie Amen. Sein. Don't compare yourself to them. Vergleich dich nicht mit ihnen. Don't see yourself and see them. Seh nicht auf dich und what they have, you know what they have. They have. Look at their age. They have got it. You just number them. Du fängst an, das aufzuzählen alles und zu vergleichen. You know why you do that. You don't know who you are. Wisst ihr, weshalb ihr das tut? Weil ihr nicht wisst, wer ihr seid. You are like this very boy. Du bist wie dieser Junge hier. Amen. Amen. You are like this very boy. Comparing himself to his brother. I've done this. But my brother, look at what he did. Ich habe das und das gemacht. Aber guck mal, mein Bruder, was er getan hat. Amen. And he answered to his father, lo, this many years I served thee, neither transgressed at any time your commandment. And yet thou never gavest me a key, that I might make merry with my friends. But as soon as this your son was come, your son and not my brother. Amen. Er hat gesagt, dein Sohn und nicht mein Bruder. We shall devour the living with harlot. The house killed for him a fatted calf. And he said unto him, son, art thou ever with me, and all that I have is thine. It was meant that we should make merry. You know, everything my brother, everything I have, you are supposed to be happy. Der Vater sagt hier, alles was mir gehört, gehört dir, und alles was ich habe, gehört dir, und du sollst dich eigentlich freuen. You know, this man did not even know that what belonged to the father belonged to him. Aber dieser Sohn wusste nicht, dass alles, was dem Vater gehört, ihm gehört. Just like we don't know that what belonged to Jesus belonged to us. Genauso wie wir nicht wissen, dass das, was Jesus gehört, uns gehört. Just like we don't know that we have everything already. Genauso wie wir nicht wissen, dass wir alles schon besitzen. Amen. It's not always pointed to one thing. Zeigt auf eine Sache. And the father said, you have all. Und der Vater sagt, du hast aber alles. Is somebody getting it? He just is pointing so just one thing. Pickt sich eine Sache you did not aus. Give me calf to kill to my for my friends and also to marry. Kein Tier für mich geschlachtet, damit ich mit meinen Freunden. The father said, "It's not only calf you have. You have all of that. Everything that I have belongs to you. Denn alles, was ich besitze, gehört dir. Instead of jealousy, anstatt eifersüchtig zu sein, you will rejoice. Würdest du dich eigentlich freuen? You will rejoice of the return of your brother. Du sollst dich eigentlich freuen über you are to rejoice of the return of your brother. Du sollst dich freuen über die Rückkehr deines Sohnes. Amen. Amen. Entschuldigung, deines Bruders. Praise the Lord. Hallelujah. That's something. He's bringing his snout. You know, something turned him back to us. Dass etwas ihn wieder zurück zu uns gebracht hat. Something turned him. Etwas hat ihn wieder zurückgebracht. He is not part of us. Er ist jetzt wieder ein Teil. He was lost. Er war verloren. But he's now found. Aber jetzt ist er wieder gefunden. Amen. Amen. You know, for if God's children have things. Wenn Kinder Gottes etwas haben. You also have those things. Hast du diese Sachen auch? God's children are you. Kinder you are not different. Ihr seid nicht and that's why if one person is fighting one, deswegen, people are fighting one, they are fighting all. Leute, ein Kind Gottes angreifen, greifen sie alle Kinder Gottes an. Are you getting it? If people are fighting one person here, Leute, they are fighting all of us. Angreifen, greifen sie uns alle an. Because it's the same Christ. Except that person is not choosing Christ. Es sei denn, diese Person entscheidet sich nicht für Christus. If you choose Christ and they are fighting that person, they are fighting everybody. Wenn sie sich für Christus entscheidet und sie deswegen angegriffen wird, greifen sie uns alle an. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know in 1 Corinthians 13 that we have read, it talks about grace and love. Da geht's um Gnade und Gesetz. Amen. Amen. For Christ's sake, mean grace. Um Christus Willen heißt Gnade. For you know, for yourself's sake. Aber um deines Willen heißt Gesetz. He said, teach them. Teach your children. You learn to be under grace. And you teach your children to live under grace. Du bringst deinen Kindern bei, in der Gnade zu leben. It means you see and believe that Christ is the one teaching them, and not you. Dass du glaubst und erkennst, dass Christus derjenige ist, der ihnen alles beibringt. You know, those of you that teach children. Die Leute von euch, die anderen Kinder etwas beibringen. Your teaching them is not you teaching them. Ihnen etwas beibringen, kommt nicht von that is how you teach under grace. So lehrst du in der Gnade. I don't know if somebody is getting it. You see Christ teaching them. Christus, der Christ is the one teaching them. Christus and not you teaching them. Der ihnen etwas beibringt und nicht du. It is the spirit and not the flesh. Es ist der Geist und nicht das Fleisch. A little a righteous man. Das Kleine, was ein gerechter Mensch. A little Mensch hat, a righteous man teach. Das Kleine, was der Gerechte. Bigger than all. Ist größer als all. It's what you have. You are going to teach. Das ist das, was du hast. Das wirst du weitergeben. It is like the natural school. Es ist wie in der natürlichen Schule. Your natural school. Amen. Amen. You know they teach you in the flesh. Sie bringen dir Dinge im Fleisch. All the teaching, they are coming from their mind. Und das kommt alles von ihrem Verstand. Not from their spirit. Nicht von ihrem Geist. Once it's come to Christ's word. Aber wenn es um Christus geht. Your teaching. Ist dein Lehren. One another, it might be something of outside. Obwohl es etwas. I might be teaching you how to cook. Obwohl es etwas physisches ist, etwas wie Kochen beispielsweise. It is not me that is teaching you, it's the spirit that is teaching you. Trotzdem nicht ich die Person, die das gerade beibringt, sondern es ist der Geist Gottes, der dir das and beibringt. I don't say, I will not see that as I am the one teaching you, but it is the spirit. Everything, you know, once you got children, whatever we do is coming, they are coming from the spirit. Als Kinder Gottes, was immer wir tun, kommt vom Geist. I don't know. I hope you are getting it. Amen. Amen. Amen. You know, teaching students in the school. Leuten etwas beibringen in der Schule. Amen. This is man to man. Das ist von Mensch it zu is flesh to flesh. Von Fleisch zu Fleisch. Anything of Christ's world. Von Christus. The home of Jesus Christ. Im Haus von Christus. It is no longer whatever we are doing. Our neighbor is Christ and not man. Ist was immer wir tun, selbst wenn es etwas physisches, ob es Mathe ist, ob es Kochen ist, ob es Malen ist. Tut es dennoch Christus durch it is spirit to spirit. Es ist von Geist zu Geist. You know, parents and children, they fight. Eltern und Kinder streiten sich. Amen. They fight a lot. Sie streiten why? Sich viel. Wieso? Because it's man to man. Weil es von Mensch zu Mensch man ist. To man, we always fight. Zwischen Menschen wird es immer streiten. But if it is Christ to Christ, there's no fight. Zu Christus ist, is somebody getting it? Mm-hmm. Husband and wife, they fight. Ehemann und Ehefrau, why? Streiten. Because it is man to man. Weil sie von Mensch you know, zu Mensch it is flesh to flesh. Wandeln. If it is if the man can see the Christ in the husband's life, aber in the wife's life, wenn der Mann Jesus Christus im Leben seiner Frau sieht. If you know that he is dealing with Jesus Christ. Und dem Mann bewusst ist, dass wenn er he will respect Christ. Dass wie er seine Frau behandelt, so behandelt er damit Christus. Er will seine Frau respektieren. And the other side too. Und auch umgekehrt. Are you getting it? You know you are here. I don't see you as just natural. I see, I'm speaking to whatever I do with you. I see the Christ in you. Und genauso ist auch hier, dass wenn ich euch sehe, sehe ich nicht einfach Menschen aus Fleisch und Blut, die vor mir sitzen, sondern ich sehe euch in Christus, deswegen behandle ich euch auch so. Go to 2 Corinthians 5 again. Praise the Lord. 2. Korinther 5. 2 Corinthians 5 again. Look at what the writer of 2 Corinthians said. Verse 16. 2. Korinther 5, Vers 16. He said, wherefore, henceforth, know we no man after the flesh. You get it? Amen. Yea, though we have no Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. You no longer see the outside, you see the inside. The Christ inside that person. Christus in uns, in dieser Person sehen wir. Amen. Amen. That was how I was, you know, in Nigeria. A father, a mother and a daughter was, they were fighting. In Nigeria gab es, they're supposed to be Christ home. Streit zwischen einer Tochter und ihrer Mutter. You know, if we can see the Christ in your daughter's life, you will not fight. You und will not fight. Ihr gesagt, dass wenn du Christus im Leben deiner Tochter sehen würdest, dann würdest du sie nicht bekämpfen. And if the daughter can see the Christ in her mother's life, inside, still the inside, you know, she will not fight the mother. Und wenn das die Tochter Christus in ihrer Mutter sehen würde, würde sie ihre Mutter nicht so behandeln und so mit ihr so reden. If it is, you know, if you see the Christ, you will not speak to her the way you speak to her. Wenn du Christus in diesen Menschen siehst, wirst du nicht so mit diesen Leuten umgehen, wie du es tust. Imagine if Jesus Christ is just standing. Stell dir vor, Jesus steht hier jetzt einfach. Will you speak the way you speak to your daughter to her? Mit ihm sprechen, wie du mit deinen Freunden manchmal sprichst different. Oder mit deinen Geschwistern sprichst, du würdest anders reden. It is spirit to spirit. Es ist von Geist zu Geist. It's both sides. Es ist auf beiden Seiten. And that's why, you know, if you look at homes today, so wenn du dir Familien anschaust, separation, divorce, Scheidung. Because flesh and flesh is Weil a matter of time. Fleisch, es ist eine it is a matter of Zeitbombe. Time. Es ist eine Frage der Sometimes Zeit. It takes years. Manchmal dauert es erst 30, 40 Jahre, bis etwas it takes klappt. Years, it might take 20 years, 30 years, 40 years. But Satan, Aber you know, Teufel, ist geduldig. Sometimes he waits enough. Manchmal wartet er lang genug, um Amen. Zuzuschlagen. To do whatever he wants to do. Her parents are told. Und Eltern zu Hause. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We should learn to live under grace and not under law. Wir sollten als Eltern lernen, in der Gnade zu leben. Und that does not mean we don't correct. Das heißt nicht, dass wir Menschen nicht verbessern. Amen. Amen. But it is in love. Aber in Liebe. Let the motive, the value be Christ. Das Motiv Christus ist. Amen. Amen. Brothers and sisters. Geschwister. Amen. It should be charity. Es sollte Gottes Liebe sein. That is grace. Das ist die Gnade. Everything should be based on grace. Alles soll auf Gnade basieren. What Jesus did for you. Was Jesus für dich getan hat. Amen. Amen. I don't love people because they love me. Ich liebe Leute nicht, weil sie mich lieben. I love people because Jesus loved me. Ich liebe Leute, weil Jesus mich liebt. Amen. Amen. If I wait until you love me, I will never love you. Weil wenn ich darauf warte, bis du don't mich liebst, wait. Dann brauche ich dafür warten. Because the next minute I can even be provoking you. Weil in der nächsten Sekunde kann ich dich wieder provozieren. But Jesus never provoked me. Aber Jesus provoziert mich. That's why his love is permanent. Deine Liebe ist permanent. But the love of this world is temporary. Aber die Liebe dieser Welt the next minute anything can change. In der nächsten Sekunde kann man wütend auf eine Person sein. You are laughing to God. You know, I can watch the husband and wife. They are example of it. Und Ehemann, Ehefrau sind the next minute they are kissing. If you see them on the street. Auf der Straße siehst du sie küssen. They are kissing. Und alles läuft I see if they will never divorce so, forever. Sich niemals Before you know it, they are already divorced. Sie I see them. Yes, the kissing. Und frage ich mich, wo sind die Küsse? Verloren. Everything gone. Alles ist weg. But that of Christ. Aber das von Christus. Our love in our husband should be based on Christ. Wir sollten unseren Ehemann, unsere Ehefrau mit Christus lieben. Amen. Amen. Our love in our children should be based on Christ. That's charity. What we have just read. Bedingungslose Liebe. Amen. Our love in one another should einander be Christ. It's only Christ that will not provoke us. Weil nur Christus wird offend uns. Amen. Amen. Our loving, to love me, please, let it be Christ. Wenn ihr mich liebt, liebt mich mit Christus. The love, my normal mother-in-law, daughter-in-law. I love my daughter-in-law. Why? Because of the Christ in her. Ich liebe meine Schwiegertochter wegen Christus. Amen. Amen. If I love her because she is my daughter-in-law. Wenn ich sie liebe, weil sie meine Schwiegertochter ist. That love. It will not last a week. Wird diese Woche Liebe nicht eine Woche halten? Amen. Amen. Because the love, you know, Africa and here, they are two different worlds. Afrika und hier sind zwei verschiedene Welten. And you know, mother-in-law. Schwiegermutter. And daughter-in-law, they are like rival. Sie sind wie Rivalen. Amen. You watch everything. Man beobachtet jeden Schritt. You see everything. It's like somebody coming to take your son away from you. Es ist so, als ob jemand deinen Sohn von dir wegnehmen will. And it's, you know, the fight. Dieser Kampf. Is heavy. Ist krass. Especially if, you know, if things are not much in that family. Besonders wenn in dieser Familie kein Wohlstand ist. If, for example, not much money. Wenn da nicht viel Geld ist. People are hungry. Wenn Leute Hunger haben. Amen. Or even when the money is heavily there. Bei anderen, wenn sie reich sind, amen. Sind auch Probleme. Amen. There's always problems with mother-in-law, father and in-law. There's always fight. Den Verschwägerten. But in Christ's world. Aber in Christus. We marry. Wir heiraten. Our children marry. Unsere Kinder heiraten. But our loving them is not because they are our mother, they are our daughter-in-law. Nicht wegen unserer Verwandtschaft. But because they are God's children. Sondern wir als Kinder Gottes sind. And that is the love that there is no end to it. Und das ist eine endlose Liebe. No matter how she misbehaves. Egal wie sie sich verhält. I will still love her. Ich werde sie dennoch lieben. Why? That does not mean I will not correct her. Das heißt, dass sie nicht verbessern. But I love her because Christ loved me. Weil Christus mich liebt. In spite of how I misbehave, he still loves me. Ich mich verhalten habe, Christus praise the Lord. Halleluja. You teach them and they are able to teach others. Und dann sind sie auch in der Lage, anderen das weiterzugeben. What you are learning, please teach others also. Was du lernst, bring es auch anderen weiter. It's not without Christ. Und das nicht ohne Christus. Amen. Amen. Because there was a time we always, you know, it's not telling somebody, speak to your body, speak to things. You know, you can speak to things and those things will not answer, reply. Well, those things will not answer you if it is not based on charity. That's Christ. Zu Dingen sprechen und diese Dinge werden dir nicht gehorchen und werden sogar auf dich losgehen, wenn es nicht im Namen von Jesus Christus passiert. If it is not depending, if you are not depending on Christ. Wenn du dich auf Christus verlässt. Amen. Amen. I thank God that we are here. We are all God's children. Ich danke dir, go to 2 Timothy, please. Quickly go there. What is 2 Timotheus. 2 Timothy. We'll just go through a few things and we'll close. Amen. Amen. 2 Timothy. 2:2. Aqua will help us to read. 2 Timotheus. 2 Timothy. 2:2. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treue Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Praise the Lord. Hallelujah. And it is that thou hast heard of me among many witnesses. The same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Amen. Amen. You know, even little children. Selbst kleine Kinder. But you know, when they learn things, wenn sie Dinge lernen, they teach others, little bringen children. Sie es anderen Kindern bei. You get it? Have you seen little children teaching others things? Habt ihr schon gesehen, wie kleine Kinder anderen kleinen Kindern etwas beibringen? Amen. If you teach them things, they go, they don't, you know, those things, they pass it out to others. If you give them Christ, they teach others that same Christ also. Christus werden sie Christus auch anderen weitergeben. Amen. Amen. But you have to first of all have that Christ. Also musst Christus erstmal selber haben. You have to first of all know the truth. Du musst die Wahrheit erstmal selber haben. They pass the truth to them. Dann kannst du sie and then now give it further. Die geben sie dann an andere weiter. Praise the Lord. Halleluja. Please don't say it is difficult. Sag bitte nicht, dass es schwierig ist. You know, parents, some of us are saying it is difficult. Einige von uns sagen, es ist schwierig. You know, we are not born with it. Weil wir sind nicht so aufgewachsen. In Christ's world, it's even impossible. Aber eigentlich ist es nicht sogar schwierig, sondern unmöglich. Don't say it is difficult. Sag nicht, dass es schwierig ist. A little drop of water make a mighty ocean. Becomes a mighty ocean. Auch as you keep on giving that child, little by little. Wenn wir klein anfangen, bewirkt es Großes. It must not be so big. Es muss nicht but groß little, sein. Aber das kleine the little you geben, give the Holy Ghost take control. Wird der Heilige and Geist use it to work in that child's life. Um in dem Leben dieser Kinder zu arbeiten. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God for Jesus. Wir danken Gott für Jesus. That gave us the Holy Ghost. Der uns den Heiligen Geist geschenkt hat. That helped us to understand things. Dinge zu verstehen. Because without him, it is impossible. Es ist unmöglich. And that is why understanding Christ's grace is very important. Denn die Gnade von Christus verstehen ist sehr wichtig. Because he's the one doing everything for denn us. Er ist derjenige, der alles für uns tut. He did all. Er hat alles getan. And he's still doing all. Und tut immer noch alles. Amen. Amen. Go to John 16. Johannes 16. He did all and he's still doing all. Er tut alles und er hat alles getan und tut alles. He did all when he came. Als er gekommen ist, hat er alles getan. And through the Holy Spirit today, he is still doing all. Tut er immer noch alles. Amen. Amen. He is still there for us. Er ist immer noch da für uns. Please read the whole of John 16 at all. Johannes 16 ist unsere Hausaufgabe. Amen. Mal. John 16. Johannes 16. Please read it. Amen. Mm. He is, the Holy Ghost is still working der for Heilige us. Der Heilige Geist arbeitet immer noch für uns. Again, once you receive Christ, you receive all his properties. Wenn wir Christus empfangen wir all seine including grace. Auch die Gnade. Yeah. You know, you don't pray to have grace. Du betest nicht dafür, Gnade zu empfangen. You pray to believe you already have grace. Du betest dafür zu glauben, dass du schon der Gnade it's like salvation. Das ist wie die Errettung. You don't pray to be saved. You pray to believe you already saved. Du betest, dass du glaubst, dass du errettet bist. You don't pray to have grace. Du betest nicht um Gnade. Once you can remember Christ, wenn du dich an Christus erinnerst, the grace pick up. Ist diese Gnade da? Christ's grace is all we need. Die Gnade von Christus ist alles, was wir brauchen. We already have his grace. Wir haben seine Gnade schon. We don't need any other. Wir brauchen keine andere. If you are saved, wenn wir errettet and you are full with the Holy Ghost, und voll sind mit dem Heiligen you already have his grace. Haben wir seine Gnade schon. The problem with God's children is that we don't know what we have. Das Problem ist, dass wir als Kinder Gottes nicht wissen, was wir haben. We don't know who we are. Wir wissen nicht, wer wir sind. We don't know our father. Wir kennen unseren Vater nicht. We don't know our inheritance. Wir kennen unser Erbe nicht. And we don't know the period that we are now. Wir kennen die Zeit, in der wir uns jetzt befinden nicht. Amen. Amen. The period that we are now. Die Zeit, in der wir uns jetzt is different from the old period. Ist anders als die alte Zeit. Is different from the period of the father. Ist anders als die Zeit des Vaters. Is different from the period of the son. Oder die Zeit des Sohnes. It is we now we are now in the period of the Holy Spirit. Wir leben jetzt in der Zeit des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Where the Holy Spirit is in charge of everything. Wo der Heilige Geist in Kontrolle von allem ist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they don't know the period we are. People don't know the period Leute, we are. Just like they don't know. You know, they don't know the true love. Genauso die wahre Liebe. Amen. Amen. The love you love friends. The love you love your husband. The love you love your parents should be God kind of love and not wrong love. Du sollst deine Familie, deine Freunde, dein Ehemann, deine Ehefrau so lieben, wie Christus es will. And our desire should be Christ. Weil das ist eine falsche Liebe. If you come to him, wenn wir zu ihm kommen, and that is why it's so expensive to come to Christ. Ist das teuer? It's very expensive. Es ist sehr teuer, zu Jesus zu kommen. Because once you come to wenn him, wir zu ihm kommen, it's going to change your desire. Wird er unsere Wünsche ändern. Things you used to love, Dinge, die wir vorher mochten, you are not going to love them. Hatten, as you keep on ihn, having relationship with wenn him, du Beziehung mit ihm hast, things are going to change. Werden Dinge sich ändern. Except if you just leave him. Wenn du, once you just leave, you're just, you know, you don't longer. Vergiss ihn einfach, nachdem du ihn akzeptiert hat. And there is going to be persecution. Und es wird Verfolgung geben. All those who live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Weil eben alle Leute, die gottesfürchtig in Christus Jesus leben, Verfolgung erleiden. If you choose Jesus, you will be persecuted. Wenn du dich für Jesus entscheidest, wird es Verfolgung geben. Amen. If you choose him, wenn du dich für ihn entscheidest, if you don't choose him. Es sei denn, du entscheidest dich nicht für ihn. Praise the Lord. Halleluja. Don't seek the wrong thing. Suche nicht nach den falschen Dingen, suche nach Christus. Your children don't know what they have. Kinder Gottes wissen nicht, was sie haben. They seek the wrong thing. Sie suchen nach den falschen Dingen. Amen. Amen. If you seek money, you are seeking the wrong thing. Wenn du nach Geld suchst, suchst du nach dem falschen. If you are seeking husband, deinen Ehemann suchst. If you are seeking wife, deine Ehefrau. If you are seeking, you know, things, you are Dinge seeking the wrong thing. Suchen wir das falsche. The only right thing you seek is Christ. Das Wahre, was wir suchen, ist Christus. Let your focus be here. Lass du es dein Fokus. All others, they will seek you. Weil alles andere wird dann dich aufsuchen. Amen. Amen. Those things are to follow you. Diese Sachen sollten and dir not nachgehen. You following them. Und nicht du sollst ihnen hinterher miracle laufen. Follow you. Wunder folgen dir. Because you already have him inside. Weil du ihn schon in dir hast. And he's to follow you. Und es sollte dir nachgehen. He said the wealth of this world is to pursue you and overtake you. Der Reichtum dieser Welt sollte dich verfolgen und sogar überholen. Let us quickly go to a place, 2 Corinthians 2. Korinther 8. And see what Paul talks about grace. Wir sehen, was Paulus über die Gnade sagt. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians 2. Korinther 8. He talks about grace. One of my children asked me this question some weeks ago. Amen. 2 Corinthians praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. God is not 2 Corinthians, in 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12. Amen. Amen. Okay. Good. First, 2 Corinthians 12, before we go to 2 Corinthians 8. Look at from verse 6. He said, for though I would desire to glory, I shall not be a fool. For I will say the truth. But now, forbear lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation. There was given to me a tongue in the flesh, the messengers of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that he may depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for you. Somebody getting it? He said, my grace. Er sagt, meine Gnade for you. Genügt. You don't need any other grace to have it nicht mehr Gnade, sondern and ihr habt die Gnade schon und sie reicht. He was facing problems. Er hatte Probleme vor allem. A lot of problems. Viele Probleme. Whatever problem you are facing, egal, in your life. Welches Problem wir in unserem Leben haben. Whatever arrow Satan throws at you. Pfeil der Teufel auf dich. The grace of Christ is enough for you. Die Gnade von Christus reicht für uns. All you need to do is just remember him. Ist uns an ihn erinnern. Remember your father. Uns an unseren Vater erinnern. His grace means he finished everything. Seine Gnade bedeutet, dass er alles vollbracht hat. Those problems did not come to destroy you. Diese Probleme sind nicht gekommen, um dich kaputt zu machen. Yeah, that. To promote Christ. Und sie sind da, um Christus zu finden. They are there to praise Christ. Um Christus zu preisen. They are not even there for you to serve. Sie sind noch nicht mal da, damit du sie löst. Don't let your focus be to serve them. Lass nicht zu, dass dein Fokus darauf liegt, Probleme in deinem Leben zu lösen. Praise the Lord. Halleluja. Allow your focus to be to praise Lass the Lord. Lass zu, dass dein Fokus darauf liegt, den Herrn zu preisen. Amen. In allem. And the Lord is to serve them. Und der Herr wird sie lösen. Remember, he is in you. Weil er ist in dir. And you are in him. Und du bist in ihm. Amen. Amen. And anything coming to you. Und alles, was auf dich zukommt. You know, if I do like this. If, okay, let me look at, talk about, if I use my hand. Hey, I don't want to use my hand. Look at, if this pen, this red, if it is, this is Christ. This rote. Das rote this, ist Christus. This, this right also das rote in diesem Stift ist Christus. Christ. And my hand outside is also Christ. Und meine Hand ist auch Christus. The Christ, this is me. Und dieses schwarze the, ist the black. And you know if here if it is covered like this. Und wenn es umgeben ist. Christ is inside. Ist Christus in and Christ is outside. Und and anything coming will not come to this black. Und alles, was auf mich what will it come to the hand? Das Schwarze, kommt things Christus. Come to the Holy Ghost Dinge and not to you. Geist zu, nicht auf dich. Problem comes to the Holy Spirit Geist, and not to you. Nicht auf dich zu. And if you don't know, und was if weiß, you don't know that you are covered with the Holy weißt, Spirit, dass du, umgeben bist vom Heiligen Geist, that whatever comes come to him, kommt, zu ihm kommt, knowledge matters a lot. Erkenntnis ist sehr wichtig. That is how Satan steals from us. Weil so stiehlt der Teufel von uns. With our knowledge. Mit unserem Wissen. Amen. If you what you don't know is very expensive. Was du nicht weißt. And it is very very dangerous. Unwissenheit wird dich viel kosten. If you don't know that Satan is a loser. Wenn du nicht weißt, he will keep on, dass der Teufel he will be the winner in your life. Ein Verlierer ist, wird er ein Gewinner in deinem Leben bleiben. Praise the Lord. Hallelujah. And he said unto him, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. That you are weak does not mean your spirit is weak. Dass ihr schwach seid, heißt nicht, dass your spirit is euer never Geist schwach ist, weil euer Geist ist niemals schwach. You know, sometimes you cannot even praise the Lord. Manchmal kannst du den Herrn gar nicht preisen. Your spirit praise the Lord aber dein Geist preist den Herrn ständig. Sometimes you cannot even pray. Manchmal kannst du nicht mal beten. Your spirit pray 24/7. Aber dein Geist betet 24/7. Amen. Amen. All you need to do is just remember what you have in your spirit. Du musst in Christ an in your das spirit. Erinnern, was in deinem Geist ist. He said, most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities. That the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproach, in necessity, in persecution, in distress for Christ's sake. Praise the Lord. Hallelujah. Because when I am weak, then I am strong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The flesh is to go down. Das Fleisch muss weniger werden. The more difficulties are, schwieriger the more victory you have. Umso mehr Sieg haben wir. You know, the more everybody are saying no, no, no to you, umso mehr the more you face Christ. Umso mehr schaust du auf Christus. The more things are even getting so bad. Umso schlimmer die Sachen werden. Actually, it's supposed to bring you for that to Christ and not to an take Christus you out. Bringen und nicht wegbringen von ihm. He said, when I am weak, wenn ich schwach bin, then I am strong. Bin ich stark. Amen. You know, John talks about one thing also. And Johannes geht zu einer bestimmten Sache. He said, I should go down. Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. I should come down. Ich muss abnehmen. And he should go und up. Er muss zunehmen. The flesh is to come down. Das Fleisch muss abnehmen. And the spirit is und to go up. Und der Geist muss zunehmen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then go to 2 Corinthians. Since we are still in 2 Corinthians, go to 2 Corinthians 8. Let us quickly read 1 to 7. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonians. that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and deep poverty abounded unto the riches of their liberality. You know, the Lord spoke concerning this very place to me some days ago. 2. Korinther 8, Vers 2. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Praise the Lord. He talks about here to me. He just woke me up. Amen. Amen. At night. Amen. Amen. And I wrote it down. I fell asleep again. Er hat mich nachts aufgewacht und mir das zu Sachen gesagt. Und ich habe es aufgeschrieben. Dann bin ich wieder eingeschlafen. He said, the poor are able to bless the house of God more than the rich. Er hat gesagt, die Armen sollten sogar das Haus Gottes mehr segnen als die Reichen. I don't know if you are getting it. The poor are able to bless the house of God more than the rich. Sollen das Haus Gottes sogar mehr segnen als die Reichen. He said the poor need. Weil die Armen die Reichen brauchen nicht. Are you getting it? You know, when God was going to send Elijah, he did not send Elijah to the king. The king have more than enough. Als Gott Elijah rumgeschickt hat, hat er ihn nicht zum König geschickt, sondern zu einer armen Witwe. He sent Elijah to a poor widow. Er hat Elijah zu einer Because it's the poor widow that needs something. Weil diese arme Witwe etwas gebraucht hat. Today is the poor that we know if we bless the house of God. Aber heutzutage sind es die Armen, Because they say they believe they are poor. Weil sie glauben, dass sie arm sind. Look at, if you read here, you see the Macedonians. Wenn wir das lesen, lesen wir die Mazedonische Kirche. He said, how that in great trial of affliction and abundance of joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, that they were willing of themselves, praying us with much entreat that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry to the saints. And this they did, not as we hope, but first gave their own self to the Lord and unto us by the will of God, in so much that we desire Titus that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. As he has begun, so he finish in you the same grace also. Yes, it's not coming from anywhere, it's on the inside. There were several. Therefore, as you abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all diligence and in your love to us, see that you abound in this grace also. Praise the Lord. Hallelujah. The grace, different grace in everything. Verschiedene Gnade für the grace of love, die Gnade der the grace of faith, die Gnade des the grace of patience, die Gnade der the grace of long suffering. They are the different gifts of God, das sind verschiedene of Christ Gaben, that He gave us. Die uns gegeben hat. Amen. Amen. The grace of helping one another, die Gnade einander zu helfen. The grace of grace. Amen. Gnade der Gnade. Praise the Lord. Amen. As you are bound in this grace of Gnade, love, the grace of faith. In the grace of knowledge, the grace of all the fruit of the Spirit, they all have different grace. Auch die Frucht des Geistes hat auch verschiedene Gnade. The grace of blessing one another. Die Gnade einander zu segnen. The grace of helping one another. Die Gnade einander zu helfen. Be there for one another. Seid füreinander da. Be one family in Christ. Eine Familie in Christus. Amen. Amen. Whatever is happening to one is happening to all. Was einer zu einem passiert, passiert allen. If any, we know going. Be there. Let it have this grace. Have don't be tired of asking about one another. If one is not there to defend that person, that very day, make sure you phone. I say, where are you? Why are you not here? Wenn jemand nicht da ist, dann ruft die Person an und fragt, weshalb bist du nicht da? Amen. Let this grace also rest hab in you. Gnade, wo, das, fragten nacheinander. The grace of blessing the house of God. Auch die Gnade über Gottes Haus. Let it come to your mind. Lass du es in deinem You have all in your spirit. Weil in deinem Geist hast du diese Gnaden. But in your mind you don't have them. Gedanken, That's why you cannot even act on it. Deswegen kannst du danach spirit, nicht heißen, soul, and body. Danach nicht handeln. In your soul you don't have the grace. Weil wir Menschen bestehen aus Körper, Geist und Seele. Aber im Geist haben wir diese Gnadengaben, aber in der Seele haben wir sie noch nicht empfangen. The grace is not coming from Christ. Diese Gnade He's already in you. Kommt nicht noch von Christus. He is in the part of you that is saved. Sie ist schon da. Sie in ist your schon spirit. Teil, der wiedergeboren ist. But you allow him to come to your mind. Aber du musst zulassen, dass du diese Erkenntnis auch in deinem Verstand hast. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And the grace is based on knowledge. Diese Gnade basiert auf Erkenntnis. You don't pray for God to give you love. Du betest nicht dafür, dass der Herr dir Liebe gibt. You don't pray for God to give you peace. Oder dass er dir Frieden gibt. Amen. Amen. You don't pray for God to give you grace. Du betest nicht dafür, dass You don't pray for God to give you love. Oder dass er dir Liebe gibt. You don't pray for God to give you joy. Oder dass er dir Freude gibt. You don't pray for God to give you peace. Oder dass er dir Frieden gibt. Let's go to that of maybe because of time. Go to Isaiah 26. Isaiah 26. Isaiah 26. Vers 3. Vers 3. If you know how God loves you, you will have his love. Wenn du weißt, wie sehr der Herr dich liebt, dann wirst du auch seine Liebe besitzen. You meditate in his love for you. That's how you have his love. Du denkst über seine Liebe nach. So haben wir seine Liebe. Amen. Amen. You don't pray for him to give you love. You meditate on his love for you. That's how you have his love. Du denkst darüber nach. And you are able to love others. Dann bist du in der Lage, auch andere zu lieben. Isaiah 26, verse 3. Isaiah 26, Vers 3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. The perfect peace come. According to where your mind is. Dieser vollkommene Frieden kommt wegen der Position unserer Gedanken. He's no longer with God. Stop asking him for ist something. Nicht, in Gottes Hand, sondern wir sollen aufhören, ihn um diese Dinge zu bitten. Religion have taught us to ask him for things. Religion hat uns beigebracht, dass wir um Come and bless me. Come and heal me. Come on. Come on. No, it's always come and do this. Come and do that. Come and do. Come and do jenes. Come and do everything. Tu alles. He has done all. Aber er hat alles. There is nothing greater than Jesus. Es gibt nichts was größer. If he gave you Jesus, he has done all. Wenn er dir Jesus gegeben hat, hat er dir alles schon gegeben. He said, "The Lord will keep him in perfect peace." Whose mind is stayed on thee? Where is your mind? What is your mind stayed on? Wovon sind deine Gedanken voll? If you allow your mind to be stayed on Christ, you will have peace. Wenn du zulässt, dass deine Gedanken bei Christus sind, wirst du Frieden automatisch haben. Amen. If you allow your mind to be on those problems, you will never have peace. Aber wenn deine Gedanken auf diesen Problemen sind, wirst du niemals Frieden haben. You know, sometimes we think we have problems more than others. Manchmal denken wir, dass wir mehr Probleme haben als andere, aber es ist eine Lüge. You think you have more problem. Everything, they are big, they are problem. You know, it depends on where your mind is. Es kommt darauf an, wie deine Gedanken sind. Amen. Wie deine Gedanken sind. If you know, some people they count their problem and name them one by one. Einige Leute zählen ihre Probleme auf. But the Lord says, count your blessing and name them one by one. Unseren Segen aufzählen. See me. Schau auf and ihn be satisfied with und me. Sei zufrieden mit mir. All those problems they will be solved. All diese Probleme werden gelöst. Sind Amen. Gelöst durch ihn. Because you know why they will be solved by him. Wisst ihr, weshalb es gelöst wird? Because you walk by five senses. Weil actually, they have been solved by him. Eigentlich wurde das alles schon gelöst. Amen. They have been solved. Es wurde schon But gelöst. Because you walk by five senses, Aber you still see them. Durch deine fünf Sinne lebst, siehst du sie immer noch. Praise the Lord. Halleluja. The question is, who do you see? Die Frage ist, wen siehst du? Amen. You know, problem can be everywhere. Probleme können überall sein. And it is true that some of us have problems more than the others. Und es stimmt, dass es gibt Leute, die haben vielleicht mehr Probleme als andere. But that does not mean there is no peace. Aber es heißt nicht, dass das dass kein Frieden ist. The peace of the Lord. Dass die Freude des Herrn ist. Amen. Amen. Conquer all. Weil dieser Frieden des Herrn besiegt alles. All you need to do is just remind yourself of what he has done for you. Wir müssen uns an das erinnern, was er für uns getan hat. If he has saved you. Wenn er uns errettet hat. If you know there's nothing greater than salvation. Es gibt nichts, was größer ist als Errettung. What is that problem that was you have that Problem? That you still see. Why don't you see your salvation instead of seeing those auf problems? Unsere Rettung als auf diese Probleme. Are you getting it? Stop seeing those problems. Hör auf, diese Probleme Amen. Zu schauen. The problem you see get bigger. Weil das Problem, was du siehst, wenn du es fokussierst, if you see Christ, Christ will get bigger. Aber wenn du auf Christus schaust, wird Christus größer in deinem Herzen. Whoever, whatever you see, Satan is going to make it big. Was immer du siehst, if you see the flesh, wird der Teufel vergrößern wie bei einer Lupe. Allow it to be Christ. Lass zu, dass es Christus ist. Amen. Amen. The Lord will keep you in perfect peace. Der Herr wird dich whose in Frieden mind is stayed upon him. Amen. Amen. It means peace does not come by putting hand on your head and das heißt, praying for Frieden you. Kommt nicht durch Gebet. Or pray for you through telephone. Amen. Amen. Pray for me that I have peace. It does peace, Christ. God kind of love, God kind of joy, God kind of peace does not come that Gottes way. Frieden, Gottes Freude, Gottes Liebe kommt nicht it durch comes Gebet. As you put your heart upon es him. Kommt auf Erkenntnis an, wenn wir how do you do that? Unser Herz auf ihn richten. You remember indem wir Romans 5. Uns an Römer 5 erinnern. Amen. Amen. Also read Romans 5, please. Lies auch bitte Römer 5. Amen. Read Romans 5. Römer 5. If he loved you when you were a sinner. Wenn er uns geliebt hat, als wir Sünder waren. If he has given you, if he gave you everything when wenn you were a sinner. Wenn er uns alles gegeben hat, als wir Sünder waren. When did you receive him? Wann haben wir ihn empfangen? It's when you were a sinner. Als wir Sünder waren, haben Amen. Wir ihn empfangen. Now you are no longer a sinner. Jetzt sind wir keine Sünder mehr. You are blameless. Wir sind jetzt schuldlos. Because you accepted the price of the sin has been accepted. Weil der Preis deiner Sünde bezahlt wurde. He paid the price. Er hat den Preis bezahlt. You no longer pay. Du zahlst nicht two mehr. People cannot pay for one thing. Zwei Leute können nicht für eine if Sache he pay, zahlen. You don't need to pay. Wenn er gezahlt hat, musst du nicht mehr zahlen. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. He paid the price. Er hat den Preis so that you are bezahlt, free. Damit du heute frei bist. You are free. He freed du bist frei. Er hat dich befreit. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And you don't pray to have faith. Und du betest auch nicht darum, Glauben faith zu haben. By hearing. Glauben kommt durch Hören. Romans 10. Römer 10. Faith comes by hearing, Glauben hearing kommt durch by Hören, the word of Gottes Christ. Wort if hören. You hear his gospel, you will have faith. Wenn wir sein Evangelium does hören, come by werden prayer. Wir glauben. Es wird nicht durch Gebet kommen. Amen. Amen. So also is joy. Genauso auch Freude. All this fruit of the Spirit die in Galatia 5, 22 and 23. Die in Galater 5, 22 und 23 aufgelistet ist. They don't come by prayer. Das kommt nicht durch Gebet. They come by you das depending kommt, on him. Indem wir uns auf Jesus verlassen. They come by you see him. Indem wir erkennen, you was don't er need any pastor to pray for you to have peace. Du brauchst keinen Pastor, der für dich betet, dass du Frieden you don't hast. Need any pastor to pray for you to have joy. Du brauchst keinen Pastor, der dafür betet, dass du Freude hast. The joy of your name is written in heaven should be your strength. Amen. Die Freude darüber, dass dein Name jetzt im Himmel geschrieben the steht. The joy of my father. I am a son of God. No matter what is outside, should be your strength. Die Freude, dass du jetzt ein Kind Gottes bist, ist deine Kraft, die dich am Leben hält. And not the joy of I have money. Und nicht die Freude über dein Konto. And not the joy of I have a house. Und die Freude über dein Haus. And not the joy of my husband is not divorcing me. Oder über das mein Ehemann. My wife is not my husband is not beating me. Oder meine Frau oder mein Ehemann mich schlägt. Praise the Lord. Halleluja. We already have His grace. Wir haben seine Gnade schon. And all this we have to teach our children. Und das sollten wir unseren Kindern weitergeben. Amen. Amen. Don't let you know, don't allow it to be my child. You must pass in the school. Lass nicht zu, dass dein Fokus darauf liegt, dass das Kind besteht. Amen. In der Schule. Praise the Lord. Halleluja. Let it be sinking towards the children. Dass du, dass die Kinder damit and you yourself know that. I have to allow it to sink into me. Weil ich muss erst diese Wahrheit für mich erkennen. Amen. I need it so much. Bevor ich sie weitergeben kann an andere. Amen. If I am out of him, I will be like Odion said. Weil wenn ich meinen Fokus nicht auf Jesus habe, werde ich wie Ungläubige sein. You know, even John 15 said, without me you can do nothing. Jesus sagt, ohne mich, Johannes 15, könnt ihr nichts tun. Without trusting me, without believing me that I finish everything. Glauben, dass ich alles vollbracht you cannot have the victory. Könnt ihr den Sieg nicht haben. You cannot, you know, the things are supposed to come outside Dinge for müssen you. Sich eigentlich manifestieren. Not because of you, but because of your sin. Nicht wegen dir, sondern wegen Ungläubigen. Because until they see, they never believe. Weil diese Menschen glauben erst, wenn sie sehen. Amen. They don't until they walk with five senses. Sie wandeln mit den fünf Sinnen. They cannot see your spirit. Sie können deinen Geist nicht sehen, dass du errettet. They cannot see your name sie written in heaven. Sie können deinen Namen nicht im Himmel geschrieben. That they can see your joy. Aber sie können deine Freude. That in spite of all the problems, you are still singing and dancing. Im Chaos sehen. How and you are, can you do this? Sie können deinen Frieden im Chaos sehen. The problem you have is bigger than mine. Und sie fragen sich, die Probleme, die du hast, sind größer als meine. But for all, you don't even see anything in it. Du hast Frieden. How can you achieve that? Wie kann das sein? How can you be able to live that life? Wie kannst du so leben? Praise the Lord. Halleluja. That is the job of the Holy Spirit. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Amen. He will share the love of Christ into your heart. Er wird die Liebe von Christus in deinem Herzen ausgießen. Amen. The love and joy of the Lord will help continue to be your strength. Frieden fürs Herrn wird deine Kraft bleiben. And before those problems are gone, you don't even, you will not even. Du wirst noch nicht mal merken, diese Probleme gehen, weil es dich gar nicht mehr interessiert, ob sie da sind oder nicht. Amen. Amen. Before this time, we know because of the problem we were having when we came from Nigeria, a problem of state, problem of so many things. Die Probleme, die wir so damals hatten, als wir frisch aus Nigeria kamen. You know, it was so heavy that I easily fall into panic. Es war so krass, diese Probleme, dass ich schnell in Panik gefallen bin immer. And anytime this I'm easily threatened. Und ich mich auf and it shaped me very well. Schnell immer bedroht gefühlt habe. And I was something when I see something that threatens me, blood is gushing out of my mouth. Und das hat sich so krass dann auch meinem Körper gezeigt, dass ich dann angefangen habe, Blut zu spucken, wenn ich in Panik gekommen oder mich aufgeregt habe über etwas. If I'm working for somebody, dass wenn ich bei jemandem gearbeitet habe. And if that person, I'm always I was always working fear. Habe ich immer in Angst gearbeitet. So that they will not tell me to stop. They will not sack me. They will not because I know how difficult it was for me to get the job. Weil ich immer gedacht habe, wow, es war richtig schwierig diesen Job zu bekommen und ich hatte immer so viel Panik, Angst davor. Gekündigt zu werden. And if I'm going there late. Und wenn ich dann mal fast zu spät gekommen bin, fear in me so heavy. Weil diese Angst so groß how mir, she going to react? Wie wird diese Person how reagieren? Is she going to react? Will you tell me to stop the job immediately? And as I'm full of fear, und während fear Angst, can destroy people more than any other thing. Angst kann Menschen echt kaputt machen. And you know, my blood is coming out. When I can feel something in my mouth. When I just spit it out, it's full of blood. Und auf einmal fange ich an, Blut zu spucken, weil ich so viel Panik habe. But when I came to Jesus, aber als ich zu Jesus gekommen bin, I did not even pray over it. Habe ich noch nicht mal dafür gebetet, dass I saw relationship with Christ they vanished. Panikattacken I never see it any longer. Ich hatte einfach Beziehung mit Jesus und diese Panikattacken sind einfach von selbst gegangen. That's how it just, I don't even know. The day I not remember, I said, hey, this day. You know, if you allow your mind to be stayed on him, wenn you du have a perfect peace. Dass deine Gedanken auf ihn gerichtet sind, wirst du einen vollkommenen Frieden haben. And now when I'm working for somebody, jetzt, wenn ich für jemanden arbeite, I'm no longer in panic. Bin ich nicht mehr in Panik. Because it doesn't matter if they take me or was not. Es mir egal, ob sie mich kündigen what oder matters nicht. Is I'm a son of God. Was für mich zählt because what matters is as I belong to Jesus Christ. Jesus gehöre. What matters is what Jesus say and not what people say was about zählt, me. Ist, was Jesus über mich sagt. If they love me or not, it doesn't matter. Mich mögen oder but nicht. I have somebody bigger than them that said that is always telling me 247 I love you. Der größer ist als diese Menschen. Then why should I be afraid? Als diese Firma, die mir sagt, dass ich genug bin und dass diese, dass sie, dass er mich liebt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Time has really gone. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't allow it to be self-righteousness. Lass nicht zu, dass es Selbstgerechtigkeit wird. Understanding him. Understand his knowledge. Verstehe seine Weisheit. Amen. Amen. Don't have wrong understanding. Hab kein falsches Verständnis. If you don't understand, please ask. Wenn wir Dinge nicht verstehen, müssen wir fragen. And sometimes maybe I will be asking you how you understand it. Und ich werde vielleicht auch in Zukunft so that I can see if you are understanding it correctly. Persönlich einfach ansprechen. I would like to be asking. Und amen. Fragen, wie ihr das verstanden habt. Because I really want you to get it. Was ist wichtig, dass ihr das versteht? Ich möchte, dass ihr es versteht. We will go to Romans 10. Römer 10. Quickly go to Romans 10. Amen. Amen. When we finish here, then we close. Amen. Amen. Romans 10. Römer 10. Praise the Lord. Hallelujah. Please, if you have any question, don't hesitate to ask. Amen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte. Because to understand the Christ's word is very, very important. Amen. Amen. Romans 10, 1 to 4. Römer 10, 1 bis 4. It's a brethren. My heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. You know, some people are thinking that it's all Israel that are saved. Leute denken, dass Israel errettet ist. Amen. Here, Paul is saying that his prayer is that Israel should be saved. Paulus sagt hier, dass er betet darum, dass Israel gerettet wird. Verse 2, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. You get it? They have a zeal of God, but not according to knowledge. Sie sind eifrig, sie wollen Gott erkennen, aber sie erkennen ihn nicht auf die richtige Weise. They have wrong knowledge. Sie haben eine falsche Erkenntnis. Amen. Religion will teach you wrong knowledge. Religion wird dir eine falsche Erkenntnis mitbringen. Christ is not a religion. Christus ist nicht Religion. Amen. Amen. For they being ignorance of God's righteousness are going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Praise the Lord. Hallelujah. For Christ is the end of the law. For righteousness to everyone that believed. That believe it. Jeder, der glaubt. Amen. Amen. Self-righteousness. Selbstgerechtigkeit. Or Christ's righteousness. Oder Christus Gerechtigkeit. You have to depend on Christ or you have to depend on yourself. Wir müssen uns auf Christus verlassen oder wir werden uns auf uns selbst verlassen. And you cannot be in both places at the same time. Auch nicht an beiden Orten gleichzeitig sein. You know, what I do for God, was ich für Gott tue, what I do for people, was ich für andere tue, and what I do for myself, was ich für mich selbst tue, and not what Christ did for me. Und nicht das, was Christus für mich getan hat. Let me quickly say this as the Lord gave it to me. Stop seeing what people did to you. Hört auf das zu schauen, was Leute für dich getan haben. Amen. He said you should stop seeing what people have done to you. Oder aufhören, auf das zu schauen, was Leute dir angetan haben. How they treat you. Wie sie dich behandelt haben. How they maltreat you. Wie sie dich stop schlecht your heart behandelt away haben. From there. Wir sollen unser Herz davon wegnehmen. Let your heart come to him. Und zulassen, dass unser Herz auf whatever him. People have done to was you. Was immer Leute dir angetan haben. He said, just take your heart away from those things. Nimm dein Herz weg von let den your Dingen, heart come to die him. Menschen, die angetan haben. Lass zu, dass dein Herz bei Jesus ist. How they will don't tell you sorry. Genauso auch, ob sie sich entschuldigen oder nicht. Ah, they did not visit you in hospital or anywhere. Oder you ob sie dich you have problem. Oder ob sie dich besucht haben, als du ein Problem hattest. He said, see me. Wir sollen see Christ. Schauen. See me that said I will always be with you. Weil schau auf Jesus, der dir versprochen hat, dass er immer bei dir sein wird. See me that is always telling you I will not forsake you. Weil Jesus sagt dir, dass er dich nicht verlassen wird. Who are people compared to Christ? Was ist der Mensch im Vergleich zu Jesus Christus? Beware of what you value. Nimm dich in Acht vor den Dingen, die du wertschätzt. Beware of what you value so much. Nimm dich in Acht vor den Dingen, die du wertschätzt. Those things you value, submit them to Christ. Die Dinge, die du wertschätzt, übergebe sie Christus. Amen. Amen. Allow how do you submit them to Christ? Allow Christ to be bigger than them. Du übergibst sie Christus, indem du zulässt, dass Christus größer ist als sie. Don't see them any longer, see Christ. Schau auf Christus und nicht auf diese Dinge. Don't meditate on them any longer, meditate on Christ. Sinne nicht über diese Dinge nach, sondern über Christus nach. Don't think of them any longer, think of Christ. Denk über Christus nach und nicht über diese Dinge. If it is not Christ you meditate on, those things they are going to destroy you. I don't know who among you is talking about. Amen. Understand Christ correctly. Verstehe Christus richtig. Then he also said to watch and pray. Wir sollen auch schauen, wachen und beten. He said it's simply to choose him. Das heißt, sich für ihn zu entscheiden. Amen. He said watch and pray simply to choose him. Zu wachen und zu beten heißt, sich für ihn zu entscheiden. Watch and pray is not, does not mean you live in flesh. Zu wachen und zu beten heißt, dass wir im Fleisch leben. It does not mean you live in flesh. Das heißt nicht, or dass you du choose flesh. Lebst oder lern du entscheidest, sondern lernst du, what he meant by watch and pray. Das heißt wachen und beten. And he also means those you are praying for. Das heißt auch die Leute, für die wir beten. Watch and pray for them. Wache und bete für sie. Those you are preaching to, watch and pray for them. Die Leute, zu denen du predigst, wache und schaue für sie. Wache und bete für sie. Watch and pray for them. How do you watch and pray for them? Wie machst du das? You are praying for them. Be ready at any time they are going to come to you. It's a matter of time. And be prepared to always give them Christ. Und sei vorbereitet darauf, ihnen immer wieder Christus zu geben, wenn sie zu dir kommen. A lot of us want our loved one to be saved. Viele von uns our husband, our wife, our children, our brothers werden. And sisters, our mothers. He said we are to watch and pray. Er sagt, wir sollen wachsam sein und beten. How? You are praying for them. Wir beten für and sie. You are watching. Und wir sind wachsam. You prepare your heart. Wir bereiten unser that Herz any time they come to you, sobald sie zu uns kommen, give them Christ. Gib ihnen Christus. And not the flesh. Und nicht das Fleisch. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are in the end time. Wir sind in der Endzeit. This period is the period of grace. Wir sind in der Zeit der Gnade. Things work only through grace. Dinge funktionieren nur durch Gnade. That's 1 Corinthians 13 we just read. Das haben wir in 1. Korinther 13 gelesen. If you give your body, wenn du deinen Körper hergibst und der verbrannt wird, bringt es dir nichts. Somebody that did not give will be better than you. Dann ist es sogar besser, als ob man gar nicht gibt. If that person is under grace. Wenn die Person, die nichts gibt, in Gnade lebt, aber die Person, die alles gibt, aber am Gesetz lebt, ist es besser, die Person zu sein, die nichts gegeben hat. Amen. Amen. If you are blessing the house of God, wenn du Gottes Haus segnest, rejoice in it. Freue dich daran. Let it be joy. Lass uns deine Freude. Don't pay it as a debt. Es soll keine Schuld sein. Amen. Don't see it as a debt. Es soll keine Schuld sein. Don't see it as a burden. Als eine Last sein. Don't see it as you are the one doing it. Or blessing it. Oder dass du derjenige bist. See that it is the Spirit of it is the Christ in you that is working. Das ist Christus in dir. That's how you have victory. So hast du Erfolg. Praise the Lord. Hallelujah. We stop here, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There are a lot of things we still have to do. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, if you have any questions.